Demetrios von Friedrich von Schiller. Vierter Aufzug. Demetrios als Zar im Kreml. Zwischen den Einzug in Moskau und die Ankunft der Marina tritt die Neigung zur Axinia, das Verhältnis des falschen Demetrios zu seiner vorgeblichen Mutter, Zuskis Begebenheit und die anfangende Unzufriedenheit der Russen mit ihrem neuen Herrn. Demetrios ist Zar und gefällt den Russen nicht. Er kann die Polen und Kosaken nicht in Ordnung halten, die ihm durch ihre Frechheit in der Meinung des Volks schaden. Er liebt die Axinia und möchte gern sein polnisches Engagement vergessen und brechen. Er vernachlässigt die alte Zarin, er setzt ein Misstrauen in alle, weil er sich selbst im Herzen einen Betrüger findet. Daher ein ombrageuser, höchst empfindlicher Stolz und launischer Despotismus. Er hat keinen Freund, keine treue Seele. Das furchtbare Element trägt ihn nun selbst. Er beherrscht es nicht. Er wird von der Gewalt fremder Leidenschaften geführt und ist jetzt gleichsam nur ein Mittel und eine Nebensache. Mehrere Aktus der höchsten Gewalt kommen vor, die sehr ins Despotische fallen, Herrscher und Sklaven, Zar und Bojaren, Diak, Runda, Strelzi, Margaret, Gebrauch von den zarischen Schätzen. Mit ihm in Verhältnis kommen Odowalski, Korela, Soltikow, Zuski, Chob, Axinia, Marfa. Indem er auf Untreue gegen Marina sinnt, erscheint diese selbst in Moskau. Mit Chob kann er über diese Frage sich erklären. Chob findet nichts leichter. Er gibt ihm eine hohe Vorstellung von seiner zarischen Gewalt, von seiner Machtvollkommenheit und seinem Willen. Chob will nur die Polen los sein und hofft dann, desto eher auch den Demetrios zu stürzen. Odowalski ist aber attent auf alles, was vorgeht, und nimmt die Vorteile der Marina wahr. Er weiß zu machen, dass der Zar in der Gewalt der Polen bleibt, dass er diese nötig braucht, dass er sich nur durch sie erhält. Er entfernt so viel möglich alle Russen aus seiner Nähe. Er beleidigt die Russen in des Zars Namen. Er bekommt den Kreml in seine Hände. Die Insolenz der Polen ist so groß, dass man den Demetrios beinahe entschuldigt, wenn er sie zu betrügen sucht. Soltikow macht sich bittere Vorwürfe, dass er sein Vaterland an den Demetrios verraten, er will aber nicht zum zweiten Male Verräter sein und ergreift ein anderes Expedient. Da das Unglück einmal geschehen, so sucht er es wenigstens zu vermindern, er sucht die Macht der Polen zu schwächen. Soltikow wird dadurch interessant, dass er aus Loyauté und aus Abscheu vor Verrat wieder sein Gefühl die einmal ergriffene Partei behauptet, wobei er auch umkommt. Er nimmt seinen Tod als Strafe für seinen Fehler an und bekennt es sterbend dem Demetrios selbst. Wenn Marina ankommt, so ist Demetrios mehr als je in der Abhängigkeit von den Polen. Erstens, er kann sich auf die Russen ganz und gar nicht verlassen. Vielmehr hat er alle Ursache, ihnen zu misstrauen. Zweitens, er kann sich von den Polen nicht losmachen, die den Kreml, seine Person, die Waffen, die Schätze in ihrer Gewalt haben. Drittens, Großes Gefolg der Marina verstärkt die schon mächtige Partei der Polen. Viertens, von der Axinia kann er freiwillig nichts erhalten, und mit der Marfa steht er schlecht. Fünftens, es wird ihm keine Zeit zur Überlegung gegeben. Man meldet die Ankunft der polnischen Braut, er muss ihr entgegengehen. Das Volk von Moskau, besonders die Kaufleute, unterreden sich über die Staatsveränderung, Unzufriedenheit mit dem neuen Zar, Klagen über die Zurücksetzung der Russen und Anmaßung der Polen. Die gewaffnete Ankunft der polnischen Marina ein böses Augurium. Erstens, die Stockrussen ärgern sich an dem liberaleren Betragen des Demetrius und an seinen ausländischen Sitten, seine Popularität, Simplizität, Verschmähung des steifen Zeremoniells wird von dieser Partei getadelt. Zweitens, andere beschweren sich über verletzte Gebräuche, Instrumentalmusik und Jagdhunde in den Kirchen, Nichtgebrauch der Bäder, Unterlassung des Mittagsschlafs, polnische Kleidertracht, Zurücksetzung der Russen bei Tafel. Drittens, andere haben die Brutalität der Polen und Kosaken erfahren. Es schleichen Zweifel umher an der Person des Demetrius, die sich aber auf lächerliche Dinge gründen. Zuski kommt zu den Missvergnügten und hetzt sie noch mehr auf. Diese Szene wird unterbrochen durch die brutale Dazwischenkunft der Polen, die sich in Moskau als Herren aufführen. Man sieht, wie dem Zar die Herzen des Volks, ohne dass er daran schuld ist, entfremdet werden. Romanow, unkenntlich und verkleidet, kommt nach Moskau die Axinia suchend. Demetrius mit der Marina, falscher und kalter Empfang, den sie aber trefflich zu dissimulieren weiß. Sie besteht auf einer schnellen Vermählung. Wenn der Zar fort ist, gibt Marina die tödlichen Befehle und instruiert ihre Polen. Rauschende Anstalten zu dem Feste. Axinia auf der Marina geheiß getötet. Sie war nah daran, Zarin zu werden und muß ins Grab wandern. Ihr schöner Tod, sie fürchtete ein größeres Übel, sie fürchtete, zur Gemahlin des Betrügers gemacht zu werden. Mit Freuden nimmt sie den Giftbecher aus der Hand ihrer Feindin oder des von ihr Gesendeten. Bringst du mir den Tod? O sei willkommen, ich fürchtete, es sei die Zarenkrone. Demetrius mit zerrissenem Herzen muß der Marina zur Trauung folgen, die eine kalte Furie ist. Insolenz der Polen gegen die Russen und gegen den Zar selbst. Verschwörung der Bojaren. Romanow im Gefängnis. Er hat die Erscheinung von der Axinia und wird zum Thron berufen. Er soll ruhig das Schicksal reifen lassen und sich nicht mit Blut beflecken.